Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 111 und Sonja und ich, wir befinden uns immer noch in Kopenhagen oder wieder noch, würde ich sagen, wieder in unseren Studios sozusagen. Und ich begrüße Sonja, irgendwo in Kopenhagen. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha, Studio ist eine schöne Umschreibung. Nicht? Unser Hauptstadtstudio in Kopenhagen. Wir haben eben schon festgestellt, wir haben alle so runtergerockte Stimmen inzwischen. Das wird ein sehr erotisches Erlebnis, diese Aufnahme heute. Weil ja, also, genau. Gar nicht mehr. Also ich nähere mich, glaube ich, wirklich Peter Urban etwas an. Ist dann irgendwie, kaum zu unterscheiden. Vielleicht sollte ich nochmal mit dem Rauchen anfangen und vielleicht ein bisschen Alkohol und dann habe ich das richtige Timbre dafür. Na damit gut. Wollen wir jetzt aber nichts unterstellen. Nein, nein. Wir haben ein zweites Semifinale hinter uns. Du warst wahrscheinlich wieder im Pressezentrum. Yes. Genau, und ich habe mich wieder mit meinen Leuten in die Halle begeben. Und du hast mich gestern noch kurz angeschrieben, da habe ich dann gesagt, ja, wir stehen schon vor der letzten Tür, also die letzte Tür sozusagen, bis wir dann in die Arena runterkommen, ist glaube ich, das ist die ähnliche Ecke, wo wir in den Proben immer auch sogar die Tür, durch die wir durchgehen. Und die haben seit Anfang der Aufzeichnungen oder Proben oder so die Angewohnheit, immer mal so die ein oder andere Tür zu öffnen, zu vergessen. Und das haben sie bei uns gestern dann irgendwie gemacht. Wir haben uns schon gewundert, man konnte das, naja, und dann ging die Tür auf und dann waren schon einige Leute unten. Aber wir haben trotzdem einen guten Platz gekriegt. Wir waren jetzt nicht so weit vorne, aber wir standen halt wieder da vorne an dem Kamerakran und da ist noch so eine Standkamera. Und dann konnte man von da so schräg ganz gut auf die Bühne irgendwie schauen. Also man hat eine ganze Menge mitgekriegt. Aber wir beide waren ja auch in der Probe und haben ja da auch einiges schon so sozusagen vorab gesehen. Und dann konnte ich mir das im Kopf so ein bisschen zusammenfügen. Und ARD Mediathek habe ich auch noch einigermaßen intensiv mir nochmal angeguckt, um dann auch nochmal das Fernsehbild zu gucken, damit wir dann heute auch gut sprechen können. Wie war es denn bei dir im Pressezentrum? Wieder normal routiniert oder gab es Vorfälle? Naja, normal routiniert ist das ja nicht. Ich meine, wie die da alle dann immer rumhopsen, sich gegenseitig dabei filmen, wie sie rumhopsen. Dann hat irgendwann wird die EBU wahrscheinlich wieder eine Nachricht an den Presseverteiler WhatsApp schreiben, dass sie das gar nicht veröffentlichen dürfen, weil man darf ja irgendwie nichts veröffentlichen, wo im Hintergrund Live-Bild oder Probenbild oder so zu hören ist und zu sehen. Deswegen ist das alles, ja, machen die sich da halt ihren Spaß und das ist, da kann ich immer noch nichts mit anfangen, weiß nicht, was das soll. Dann gehörst du nicht in ein Pressezentrum, aber gut. Das ist, da bin ich wieder der Motzkopf, das wird heute noch öfter rauskommen. Das denke ich aber. Aber so war es halt dann einfach wieder. Also es, ja, das übliche Pressezentrumsgedöns. Mhm. Und Halle? Hatte die Halle Spaß? Die Halle hatte Spaß. Ich wollte da tatsächlich doch nochmal mit einem ganz kleinen Downer irgendwie nochmal anfangen. Wie war es denn im Pressezentrum eigentlich in dem Moment, als Israel aufgetreten ist? Gab es in der Pressemeute auch irgendwie so ein bisschen Unmutsbekundung? Wie sah das da aus? Nö, eigentlich gar nicht. Mal alle ruhig zugeguckt und ich glaube, es war so eine kleine Gruppe, die waren glaube ich auch schon bei der Probe einfach mit Israel fahren, die dann einfach mal besonders laut geschrien haben, dann wie irgendwie öfter mal Pressemenschen, wenn ihr Land gerade dran ist, aber sonst war eigentlich gar nichts. Und ich meine, wir waren bei der ersten Probe, da war es so, da warst du ja mit dabei, saß ja neben mir in der Halle. Dann habe ich durch dumme Zufälle, danke liebe Bahn, habe ich das Juryfinale, das ja kein Juryfinale mehr ist, aber die Abendshow auch noch geguckt im Pressezentrum, da war auch nichts und ja, da jetzt genauso. Ja, also wollte ich nur ansprechen, ich hatte zuerst ein bisschen das Gefühl, oh, es nimmt ganz schön Überhand mit dem Unmut in der Halle. Also wir waren irgendwie auf so einer Ecke, wo schon Leute auch gebuht haben bei Eden Golan. Also nicht, dass ich es wieder falsch ausspreche oder die falsche Person wieder sage. Und ich hatte dann erstmal so das Gefühl, ach ja, es ist ja so wie erwartet und ich finde das nach wie vor scheiße. Ich fand es auch damals bei den Zwillingen das war glaube ich in Kopenhagen, aus Russland. Es gab ja noch 2015 die Russin, die ja Zweite wurde hinter Manselma Löw, die wurde ja auch ausgebuht. Und man kann zu den Ländern stehen, wie man will, aber das gehört sich nicht. Ich habe aber sozusagen auch ein bisschen so reingehört bei den Leuten, die auch so in der Halle waren. Es war wohl unterschiedlich. Es gab wohl auch Ecken und Bereiche, in denen richtig so entgegen dieses Trends dann wiederum sehr viele gejubelt haben. Also es kam wohl auch ein bisschen darauf an, wo man gestanden hat. Ich war gestern Abend so ein bisschen down von dieser Stimmung, weil es natürlich einerseits erwartbar war und andererseits fand ich es irgendwie so schade. Aber es hat dem ja keinen Abbruch getan, denn Edin Gulan ist ja jetzt in den Wetten auf Platz 2. Also insofern haben die Proteste ihr wahrscheinlich auch sogar noch ein bisschen geholfen. Also das gucken wir mal. Aber das war so ein bisschen der, und es gab ja eine Demo irgendwie auch sogar vor der Halle. Das habe ich aber so nur noch aus den Bildern, aus den Nachrichten irgendwie dann gesehen, weil wir da schon relativ weit, wir haben uns relativ früh irgendwie auch schon in die Schlange gestellt. Also haben wir das so gar nicht mehr mitgekriegt. Es gab, glaube ich, einen Feueralarm da in dem Emporio. Das ist das Einkaufszentrum, was da gegenüber ist. Da war wohl irgendwas. Also es versuchen vielleicht auch jetzt tatsächlich im Moment irgendwelche Aktivisten da so ein bisschen Unruhe irgendwie in die ganze Sache irgendwie reinzubringen. Aber was ich heute gesehen habe beim Frühstück, da läuft ja immer so stumm irgendein Fernsehprogramm bei uns im Frühstücksraum. Da war heute TV Monde irgendwie lief dann. Es gibt wohl auch Gegendemonstrationen, also pro Israel. Also es ist dann auch ein bisschen ausgeglichen. Die Stimmung ist ein bisschen, also manche fühlen sich hier so ein bisschen bedroht von der Polizeipräsenz. Ich muss sagen, ich fühle mich da eher immer sicherer, weil man so das Gefühl hat, ja, man nimmt das Thema auch tatsächlich ein bisschen ernst und versucht sich davor irgendwie zu wappnen, dass da nicht allzu viel Schlimmes irgendwie halt passiert. Aber es ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass man tatsächlich mit dem Leben bedroht ist. So würde ich es jetzt im Moment gerade ein bisschen ausdrücken. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen der erste Downer und jetzt kommen wir mal, glaube ich, zum fröhlichen Teil dieses Podcasts und Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. ne. Und ja, fangen wir doch mal gleich an, so wie wir letztes Mal gesagt haben, gibt es denn für dich jemanden, wo du sagen würdest, irgendwie, oh, das ist eine Überraschung, dass der weitergekommen ist oder es hat mich auf eine besondere Art überrascht, wie der Auftritt war? Ja, also die größte Überraschung fand ich Lettland. Also, dass Dons weitergekommen ist. Weil ich habe ja eigentlich immer gesagt, dass ich das Lied total mag. Und das war auch so in der Show. Und in dieser ganzen Show, die ich super hektisch und anstrengend fand, also die Running Order war anstrengend und die einzelnen Lieder dann auch, also es war irgendwie so viel, viel Hektisches dabei, war das so ein total schöner Ankerpunkt, fand ich. Das war einfach ruhig und hatte schöne Stimmung und hat aber auch nicht irgendwie, das war nicht so ein Angebersong, sondern es war einfach ein guter Song und gut gesungen und gut und ruhig vorgetragen und deswegen habe ich eigentlich gedacht, der fliegt raus. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er weiterkommt. Weil ich dachte, das ist einfach so, dass es verschluckt wird von allem anderen, was an diesem Tag so anrollt. Und deswegen fand ich es doch ganz, ganz schön, dass es weitergekommen ist. Also in meiner Wahrnehmung dann auch verdient, aber trotzdem überraschend. Und ich glaube, das war so die größte Überraschung von dem, was am Ende als 10 Qualifikanten dann announced wurde. Ja, Dons hatte ja, der stand da in so einem aufrecht stehenden Kreis. Es war tatsächlich sehr, sehr reduziert und eigentlich gar nicht mit so viel LEDs. Er tritt dann auch noch mal aus diesem Kreis irgendwie raus. Und wie gesagt, er hat auch wirklich eine sehr schöne, überragende Stimme. Und ich hätte tatsächlich auch eher gedacht, so, wow, das kommt wahrscheinlich gar nicht weiter, weil das so ein bisschen War nur lahm gut ist, für den ne? Abend. Ja, das war so. Aber ich glaube, es muss auch solche Songs wirklich auch mal geben, wo man mal sagt, ja, mal so ein ganz normales Lied, fernab von diesen Effekten und so weiter. Das muss es dann natürlich irgendwie auch geben. Und ja, und er war so tatsächlich so ein bisschen eingebettet, so zwischen diesem lustigen armenischen Beitrag und dem doch sehr chaotischen Beitrag von San Marino, der da so ein bisschen auch hervorstach. Und da war das dann mal so wirklich so ein Ankerpunkt, der glaube ich, irgendwie auch ganz schön war. Und Ja, dieses Semifinale war ja tatsächlich so ein bisschen offen. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Ich glaube, ich habe von den 10, glaube ich, ja, ich glaube so 6 oder so, glaube ich, richtig getippt. Ja, ich Das hatte eine 9. siehst du, okay. Mal wieder. Also das war so ein bisschen, da war das Feld etwas offener. Also da habe ich so gedacht, so, oh, es könnte der, aber auch der irgendwie halt sein. Also habe ich da so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen meiner, ja, meinem Bauchgefühl irgendwie gefolgt und überwiegend war es ja dann irgendwie auch, war es ja dann auch richtig. Wen hattest du drin, der rausgeflogen ist? Ich überlege gerade, ja doch. Belgien bestimmt, aber sonst? Belgien hatte ich drinne. Lettland hätte ich wahrscheinlich draußen gehabt. Ich brauche jetzt wahrscheinlich noch mal irgendwie 2 Sekunden. Da kann ich hier auf mein Scoreboard irgendwie, auf dem mache ich das dann immer. Wen hatte ich denn raus? Ja, genau. Lettland hatte ich raus. Dänemark, Malta ist ja auch raus. Albanien. N ja, genau. Norwegen ist ja drin, ne? Norwegen, die hätte ich rausgenommen und Georgien. Ja, ich glaube, dann habe ich, glaube ich, Okay. 8 oder so, Ja, da weil, bist du doch gar nicht so schlecht. ja, dann habe ich 8, weil ich hatte Norwegen und Georgien draußen. Ja, ich muss aber mal zählen. Ich habe ja dann dafür irgendwas drin, was nicht, doch Belgien ist ja, Belgien ist rausgeflogen. Belgien ist rausgeflogen, genau. Dafür hatte ich Belgien drin. Ja, müsste ich mal gucken, das kann ich ja dann später nochmal posten, wie da meine Quote war. Das müsste ich jetzt nochmal ganz genau irgendwie halt schauen. Aber ich, ja, 6, 7 oder so war ich da, glaube ich, jetzt irgendwie halt gut dabei. Insofern ist es dann, es war so ein bisschen so ein Zusammengeschraube aus dem, was wir aus der Probe gesehen haben und was dann nachher da. Also es war tatsächlich auch erkennbar in der Probe, fahren natürlich die Sänger noch nicht alles irgendwie raus. Das hat man auch an der einen oder anderen Stelle. Also ja, vielleicht der vermeintliche Favorit des Abends, Nemo aus der Schweiz. Da hatte ich auch tatsächlich in der Probe so, naja, das ist so. Aber das fand ich tatsächlich jetzt in der Live-Show war das wirklich, also erstmal ist es ja ein höchst akrobatischer Beitrag, der da vollführt wird. Und ja, und da hat er natürlich, da wo es auch drauf ankam, hat er natürlich auch irgendwie ordentlich Gas gegeben. Ja, und insofern war das jetzt, war das wirklich eine coole Nummer. Aber Sieger-Vibes für dich, ja oder nein? Ja, doch, ich glaube in der Live-Show schon. Also ich glaube, das ja könnte schon noch mit einem gewissen Zweifel, weil das Feld ist auch nach wie vor jetzt kurz vor dem Finale wirklich immer noch sehr, sehr offen. Und insofern, ja, glaube ich mehr noch, als ich das bei der Probe einen Tag vorher wahrgenommen habe, wo man dann auch tatsächlich sagen müsste, dass ja, dass sicherlich Nemo nicht voll ausgefahren hat, sondern dann, wenn es drauf ankommt, nämlich in der Live-Show da irgendwie halt wirklich aufs Gas gegeben hat. Wie war es bei dir? Hast du Sieger-Vibes gesehen? Ah, na, nicht ganz, ehrlich gesagt. Also, es ist, wie du sagst, es war auf jeden Fall in der Live-Show was geiler als in der Probe. Und es hatte wirklich auch gerade so am Schluss die Momente, so auf dieser Drehscheibe, wenn dieses Drehen auch so eingefangen wird von der Kamera und so, das ist super. Aber davor bin ich mir nicht so sicher, ob das mit der Scheibe so die allergeilste Idee war. Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich sitze dann davor und denke die ganze Zeit so, klappt das, klappt, nicht runterfallen und so. Und weiß nicht, ob das nicht irgendwie ablenkt, so diese Gedanken, so, oh mein Gott, haben wir da gleich einen Unfall, fällt da gleich jemand irgendwie von seinem eigenen Bühnenbild runter, so, ne? Und weiß ich nicht. Also, ich finde, aber was ich halt finde, super, gesanglich super, und wir haben ja gesagt, da ist wirklich so viel drin, das Genre wechselt ständig und es ist alles so sicher gesungen und so sauber runtergenagelt und auch so eine gute Präsenz, auch so dieses Spiel mit der Kamera dann auch und wie gesagt, diese Momente, wie sich das dann alles dreht am Ende und das so gut eingefangen wird, das sind gute Kameramomente. Ganz gewinnen, damit bin ich nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ja, aber würde ich, wie gesagt, auch zusammen mit Kroatien einreihen, wo ich jetzt sagen würde, ja, das muss man jetzt noch mal in dem Gesamtabend irgendwie halt wahrscheinlich schauen und vielleicht noch mit ein paar anderen. Und ich glaube, dann ist es halt, also man sieht ja jetzt im Moment gerade auch in Social Media, da rüsten jetzt auch die Favoriten groß auf, auch mit den Tabellen, wo man jetzt anrufen kann und in welchem Land wie und so. Und hier noch mal was von den Künstlern da noch mal. Also da geht es jetzt ein bisschen darauf, so die die Unterstützer irgendwie für sich zu mobilisieren. Und aber ich finde das tatsächlich ganz schön, dass wir, dass das wirklich so ein offenes Finale werden wird. Also, und dass sich Nemo da tatsächlich auch, wie erwartet, auch mit eingesellt, das finde ich schon mal irgendwie, das finde ich schon mal irgendwie schon ganz schön. Ich finde es vielleicht inzwischen ein bisschen zu offen, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal so aus der von der Startlaufbahn jetzt erstmal die Qualifikanten einmal anschauen. Würde ich mal zu Griechenland laufen. Wie hat dir dieser Beitrag gefallen? Hat mir nicht gefallen, hat mir davor schon nicht gefallen, also als Studioversion schon nicht. Und es ist, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe dafür. Das ist dann halt so diese TikTok-Ästhetik zwischendurch reingebracht, dann so ein bisschen hektisch und hier Drop und da Drop und ach, und jetzt hier halt mal mein Mikro und so. Da ist halt alles irgendwie reingebracht. Das soll unterhalten, das unterhält wahrscheinlich auch sehr viele Leute. Mich spricht es einfach nicht an, aber ich kann sehen, warum das Leute mögen. Und es war ich mir auch sicher, dass das weiterkommt. Ich bin bei Griechenland ein bisschen überrascht, dass es nicht sozusagen in diese Richtung geht. Kommen wir ja später nochmal dazu. So ähnlich bunt wie Armenien, ne? Also ich glaube, dieser Beitrag hat ja schon irgendwie, der ist ja ein bisschen verrückt und auch schon bei der Vorstellung damals, bei dem Clip hat man so gedacht, was ist das denn irgendwie? Ich möchte genau das rauchen, was die auch hatten und so. Und jetzt ist es eben halt, es wird eigentlich mehr so im Dunkeln sehr stark beleuchtet und mit sehr viel Steadicam und so weiter gearbeitet. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das eigentlich auch eine schöne Umsetzung finde, vor allen Dingen. Marina hat ja eine ganz tolle Ausstrahlung und insofern, also finde ich schön, wird kein Siegertitel sein, ist jetzt aber zumindestens auch eine Farbe in diesem Finale, gerade so auch was total absolut in der Landessprache irgendwie halt dann auch gesungen wird und nicht noch irgendwie halt mit so einem englischen Versatz. Also das finde ich schon irgendwie ganz schön und insofern, ja, also tut es mir nicht weh und ich feiere das ab. Ich tanze da mit in der Halle dazu und ich finde das ganz großartig. Also finde ich ganz schön. Bringst mich gerade auf eine sehr gute Gelegenheit. Es ist vielleicht auch einfach nur der Schlafmangel, aber ich dachte gerade, vielleicht wäre es doch auch gut, so eine, weiß ich nicht, so eine Art Mitfahrgelegenheit zu machen und einfach solche Beiträge zusammenzulegen. Du könntest Armenien und Griechenland, könntest du dieses Jahr auf eine Bühne stellen, spielt beide euren Song gleichzeitig. Es wäre genauso hektisch, wie es sowieso schon einzeln ist. Es wäre aber von 6 auf 3 Minuten runtergedampft. Das wäre gut. So pitch ich mal. EBU. Ich habe da eine gute Idee. Ich denke mal, du schläfst im Moment in dieser Woche relativ schlecht, oder? Auf solche Ideen Findest du die kommst. Idee nicht gut? Ich finde die super. Ach ja, ich weiß nicht. Bei mir waren es einfach zu viele Beiträge dieser Art gestern. Es ist so, ich fand, das erste Halbfinale ist irgendwie viel schöner durchgelaufen. Es hat mich nicht so, ja, genervt, würde ich fast sagen. Es ist einfach so, ach, diese Art von Beiträgen, ja, die gehören dazu, aber das waren ein bisschen viele gestern. Ja, ist natürlich, ist da natürlich dann ja wirklich auch ein bisschen durcheinander. Ja, ist dann schade Wen haben wir eigentlich. als nächstes? Dann würde ich zu Österreich übergehen. Kalin hat es auch Eurovision! geschafft. Genau, We Will Rave. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt den Morgen nach dem zweiten Semifinale muss ich sagen, ja, ich beglückwünsche unsere Nachbarn irgendwie dazu, dass Österreich es auch ins Finale geschafft hat. Dann können wir uns auch im Finale gegenseitig unterstützen. Höhö. Und ich muss allerdings leider auch sagen, ich finde diese Nummer auch tatsächlich ein bisschen staubig. Also die Tanzmoves haben für mich eher was sehr, sehr, sehr Altes. Also teilweise ist es ja eher sogar Ballett, was da irgendwie getanzt wird. Ich sehe die Motivation dahinter und dass man es da irgendwie auch mit einer gewissen Überlegung und so weiter irgendwie gemacht hat. Aber ich würde mal ganz diplomatisch mal ausdrücken, Österreich kann sich froh stimmen, dass sie noch ins Finale gekommen sind. Also gut, wir wissen jetzt noch nicht, auf welche Platzierung sie letztendlich im zweiten Semifinale gekommen sind, aber ich glaube nicht, dass sie ganz, ganz weit oben irgendwo halt mitgespielt haben. Ja, Österreich, dein Favorit? Nee, sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Also ich hatte dann auch so ein bisschen langsam Zweifel, dass ich dachte, oh, qualifizieren die sich überhaupt? Es war ja, es kommt ja aber von ganz oben von Fan-Favorite und total abgefeiert und so. Ist das so ein bisschen runtergefallen, auch erwartbar nach dem, was man so, was wir dann auch in den Proben gesehen haben, haben wir auch gedacht, so, oh, naja, Ja, aber das Lied will halt auch nicht mehr, ne? Das will einfach unterhalten, das will eine Tanzperformance hinlegen und es war uns auch klar, dass das jetzt gesanglich nicht mega wird. Es ist jetzt auch nicht komplett abgekackt, also es ist jetzt nicht so ein Halo geworden. Auch wenn es jetzt nicht, also es war jetzt auch nicht so mega, aber es ist schön, dass sie im Finale dabei sind auf jeden Fall. Und ja, sie haben mich heute Nacht nicht schlafen lassen, weil ich hatte, komischerweise hat sich das vernunftbegabte Gehirn, Musikgehirn von mir gemeldet. Und hat mir einen Ohrwurm verpasst von Muff Potter, Rave is not Rave. Was ein komplett anderes Lied ist als dieses. Aber es hat sich auf einmal gemeldet und ich krieg dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf, weil es ist einfach so gut. Es ist eins der weltbesten Lieder. Und ich weiß nicht, wo das monatelang war, warum ich da sonst nie drauf gekommen bin, wenn ich We Will Rave gehört habe, aber da war es auf einmal. Und ja, ich glaube, Österreich wird wahrscheinlich im Finale ähnlich irgendwo landen wie Deutschland. Kommt ja auch wieder meine Theorie dann auch zustande, dass Erfolg und Misserfolg von Österreich und Deutschland ja immer sehr nah beieinander liegen. Und da bin ich auch mal tatsächlich gespannt. Österreich ist dann immer ein Ticken besser als Deutschland, aber doch immer ähnlich erfolgreich oder erfolglos, wie das hierzulande dann irgendwie auch ist. Das ist fast eine Verschwörungstheorie. Ja, aber wenn du dir die Tabellen manchmal schon Ja, ich anguckst, so weiß. die letzten 10, 15 Jahre ist da, und was ich übrigens auch immer ja ganz, ganz schön finde, die Österreicher kriegen das auch besser hin als die Deutschen, das dann auch so zu verkaufen, als wenn sie immer erfolgreich wären. Also das ist schon, da könnten wir uns, glaube ich, noch ein bisschen was abgucken. Also das Ja, finde so ich gerade immer. die letzten Jahre hatten sie vor allem immer so einen Vorab-Hype, der sich dann am Ende nicht bestätigt hat, ne? Während Deutschland kommt, kommt ja immer aus diesem, oh, nicht schon wieder. Genau. Ja, und dann gleicht sich das irgendwann an. Das ist immer Ja, ganz witzig zu beobachten. weil bei Deutschland ist es halt dann auch so, dass man im Grunde genommen sollten wir, also wir haben gestern übrigens auch, haben uns unterhalten, würden natürlich irgendwie auch wieder eine größere Menge an spanischen Fans und so weiter, und kann man halt auch irgendwie, und nervig und so weiter. Andererseits ist halt auch so, Spanien ist ja auch nicht immer so erfolgreich, aber die Fans feiern das trotzdem ab irgendwie. Frage ich mich, warum machen wir Deutschen das eigentlich nicht, ne? Also das ist halt, ja, also ist dann auch ganz, Ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn du wir Deutsche sagst. Naja, ja, egal. ja. Ja, ich fühle mich da einfach so verbunden mit unserem Land. Also irgendwie, es ist meine Heimat, und insofern möchte ich natürlich auch, dass wir beim ESC gut abschneiden. Ja, dann kommen wir zu Armenien. Das wäre auch noch so ein Ohrwurm, der einen dann nicht schlafen lassen könnte, ne? Das ist so irgendwie. Sie wurden als letztes angesagt und ich habe so gehofft, dass sie rausfliegen, dass ich das nicht nochmal mitkriegen muss. Oh, so anstrengend. Ja, aber ich finde, die Jaco, wie sie ja so im Nickname ja so heißt, strahlt eine sehr große Lebensfreude aus. Es ist schön bunt, nicht unangenehm bunt. Also es ist schon sehr gut gewählt, auch auf der Bühne, und es hat da irgendwie auch eine ganz lustige Truppe da um sich herum. Und insofern, ja, finde ich zu Recht weitergekommen, und macht einfach Spaß und wird gar nicht wahrscheinlich so weit vorne irgendwo landen, aber wird sicherlich auch eine schöne Farbe in dem Wettbewerb im Finale irgendwie halt auch sein. Ja, Lettland haben wir bereits gehabt. Dann kommen wir zu Georgien. Das hätte ich tatsächlich, also muss man vielleicht mal dazu sagen, es sind ja auch eine ganze Reihe rausgeflogen, nämlich zum Beispiel Malta, Albanien, die ja so auch so, ja, mehr oder weniger so Dance geprägt waren. Also da konnte man ja schon ein bisschen denken, oh, die kannibalisieren sich jetzt irgendwie halt gegenseitig. Und ja, da hat dann, wenn ich das jetzt mal auf einen Blick sehe, ja, ich glaube so Georgien da hat ja zusammen mit Österreich das Rennen gemacht, was so mit Dance, und in dem Falle wurde mit natürlich Firefighter viel mit Feuer gearbeitet. Und also für mich ist die Nummer einfach leider ein bisschen zu dünn. Zwar warm, aber sehr dünn. Und ja, sind aber trotzdem weitergekommen. Also die die Feuer, hier im Wikipedia steht die Übersetzung Feuerwehrfrau. Na gut. Wahrscheinlich, weil es eine Frau ist, die Nussa. Ist doch schön. Ja, So muss das doch sein. die Es ist nur, Feuerwehrfrau. jetzt zuckst du, weil du das noch nie gehört hast, aber man sagt Ja, ja nur genau. Feuerwehrmann. Das ist, ja. Ja, genau. Ist doch Also. schön, hat sie doch wenigstens schon was erreicht mit dir. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, Georgien, wahrscheinlich hast du da 20 Mal angerufen, ne? Weil ich vor allem anrufen durfte, ne? Ja, genau. nee, also das, ich sehe schon, ich hatte das ja auch auf der Liste, da habe ich gedacht, das kann schon weiterkommen. Wie gesagt, aus diesen Dance-Nummern, Malta wollte einfach zu viel. Aus jeder Pore kam da und jetzt machen wir hier noch was und hier noch was und jetzt hier noch Überschlag mit Augenbinde und was weiß ich was. Das war schon absehbar, dass das vielleicht überdreht ist. Und da war das einfach das solidere Ding. Ich meine, wenn du über Feuer singst, bringst du viel Feuer und dann hat das auch Effekte und dann kommt das auch durch. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir dauernd so anhören muss, aber es fand ich jetzt an dem Abend was für mich sogar noch einer der besseren Beiträge, mich nicht so angestrengt hat und einfach mal netter Feuerpop zwischendurch. Ja, und dann kommen wir zu einem nächsten Beitrag, den du ja auch besonders liebst, nämlich Estland. Was sagen wir denn Oh Gott. dazu? Warum ist das, warum kommt sowas weiter? Das ist doch scheiße. Also, ich weiß es nicht. Also, Estland. Das einzige Gute, was ich über Estland sagen kann, ist, dass es mich sehr gefreut hat, unseren lieben Herrn Dr. Eurovision so glücklich zu sehen, als Estland bei der Probe auf der Bühne stand und er da mitgeweibt hat. Das ist dieses Strahlen, vielleicht war es das wenigstens wert. Aber ansonsten ist das für mich auch einfach Chaos und dieses Gehopse und so. Und ja, am Ende hatte ich es auf meiner Liste, dass es weiterkommt, aber ich habe dann doch irgendwie gehofft, dass halt wirklich sowas wie Lettland eher weiterkommt als eben dieses Rumgehopse. Aber na gut, hat's halt irgendwie Leute angesprochen, meins ist es immer noch nicht. Es ist nicht mehr mein letzter Platz, so viel kann ich schon sagen, aber es ist mein vorletzter Platz. Ja, wir saßen ja in der Probe jetzt auch wieder in dem Panel, ne? Also Marco Schreuder, Dr. Eurovision, Irving Walter, Ich finde es du gut, dass wir das und inzwischen Panel nennen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Ausdruck dafür. ja, genau. Und ich sitze da mit dabei und ich war gestern noch kurz bei einem Treffen, was Irving gemacht hat. Der lädt ja seine Fans, sage ich jetzt mal, irgendwie auch immer mal so zu so einem kleinen Kaffeetrinken ein. Da saßen wir gestern und er hat tatsächlich noch bestätigt, dass das jetzt tatsächlich der längste Titel in der Eurovision-Geschichte sein wird von Estland in diesem Jahr. Ich habe vergessen, er hatte irgendwas erzählt. Es gab irgendwie einen Titel, der hat diesen Rekord 60 Jahre lang irgendwie gehalten. Und er sagt auch, die Klammern in diesem Nedeste, Nakotikomidist, Ete, Mikül, Midage, also Kühl ist dann auch in Klammern, selbst das gehört da mit dazu. Also das ist nicht nur so ein Subtext und insofern ist das jetzt wohl bisher der längste Eurovision-Titel in der Geschichte ever. Und ich muss aber tatsächlich sagen, das ist auch für mich tatsächlich mittlerweile so ein Grower. Ganz am Anfang habe ich auch so, oh, was soll das denn? Ich muss aber doch tatsächlich sagen, dass das auch so ein bisschen so Stimmung reinbringt, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, oh, das ist jetzt so ein Spaßtitel, sondern das ist schon irgendwie eine ganz coole Gruppe, die da auf der Bühne steht und die ziehen einfach so dieses ganz Besondere und wir singen nur auf Estnisch, man kann da auch nicht so wahnsinnig gut mitsingen, sage ich jetzt mal. Da müsste man jetzt wirklich so Lautschrift und so weiter dann das da irgendwie ablesen oder so. Aber ich finde, die sind tatsächlich zu Recht irgendwie halt weitergekommen und insofern ist es da also vollkommen in Ordnung. Und Estland hatte ich auch auf meiner Liste, dass die weiterkommen. Und insofern war das für mich tatsächlich vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zu Israel. Da haben wir ja eben schon mal so über das Drumherum gesprochen. Was sagen wir denn zu dem Song? Wir, darf ich für dich mitsprechen? Cool. Ja, red mal für mich mit. ich finde den Song, das ist immer noch eine gute Ballade für mich, einfach wie sie auch in dieses Feld gehört, wie sie wahrscheinlich ohne dieses ganze Drumherum dem Feld auch sehr gut getan hätte. Also so, normalerweise wäre es ja auch so ein ruhiger, nachdenklicher Punkt gewesen. War es jetzt natürlich nicht. Ich meine, klar, am Fernsehen ist das alles ein bisschen runtergepegelt worden und so, in der Halle war es natürlich überhaupt kein ruhiger Moment, denke ich mal. Ja, ansonsten, ich fand, dass sie sehr, sehr gut gesungen hat und auch sehr sicher gesungen hat, ist mir in der Probe schon aufgefallen und da dachte ich, das ist, glaube ich, ein Skill, den kannst du gut gebrauchen, weil das Lied fängt langsam an und es hört langsam auf. Und das sind jeweils ja auch die Punkte, in der die größte Unruhe aufkommt. Das heißt, das sind auch die Punkte, in denen du es irgendwie verlieren kannst auf der Bühne, dass dich halt irgendwas doch anficht von dem, was so drumherum ist, eben in dieser Unruhe. Und das fand ich, das hat sie super gesungen. Und auch den Rest natürlich. Und es war ganz gut stimmungsvoll inszeniert und so. Ja, also ohne dieses Drumherum hätte ich einfach gesagt, ein guter Beitrag zu Recht weiter fertig. Dass es weiterkommt, da waren wir uns, glaube ich, super einig, weil es ist ja einfach immer noch so und das werden wir auch im Finale wieder erleben. Du rufst halt für was an. Du rufst nicht gegen was an. Ich glaube, das ist so das Paradebeispiel dafür, was eben viele sind dagegen, aber dann sind eben auch viele dafür und deswegen gibt es am Ende trotzdem gutes Ergebnis. Ja, also eigentlich alles richtig, was du sagst. Ähm, Danke. ich, ich glaube, die muss tatsächlich Nerven wie Stahlseile haben. Vielleicht hat sie auch einfach ein verdammt gutes Team auch im Moment um sich herum, dass sie das wirklich auch alles so durchsteht. Ja, auch tatsächlich eine tolle Stimme, tolle Präsenz. Also sie kommt ja eher so außerhalb, so irgendwo halt, wenn man da so Snippets oder so von ihr sieht, ja doch eher sehr schüchtern irgendwie halt rüber. Die ist ja auch noch verdammt jung. Aber trotzdem da die Nerven zu behalten in diesem ganzen Druck, es ist ja hier auch irgendwie so, man weiß sogar auch gar nicht, in welchem Hotel sie irgendwie wohl wohnt. Insofern ist das halt, ja, ist es halt alles wirklich so ein bisschen, ja, ne schlimme Umgebung, in der sie sich da jetzt gerade befindet und dafür einfach noch mal eins draufgesetzt und hingenagelt irgendwie und ja, einfach schön und ich glaube, dann lassen wir das einfach auch so stehen. Ja, die Frage wäre nur, wie viel Schiss hat die EBU jetzt gerade, wenn sie merkt, okay, das kann ja doch gewinnen. Ja, und dann ist natürlich, ja, tatsächlich ist es dann ein Problem irgendwie, weil in Israel wird es dann mit Sicherheit nicht nächstes Jahr ausgetragen, weil so schnell wird Es es sich würde auch da keiner nicht. kommen. Also da, ich Nee. glaube, dann ist mit Boykottaufrufen nochmal eine andere Nummer, ne? Also in Israel sowieso nicht. Wenn sie Ausrichter sind irgendwo anders, wer richtet mit denen aus? Also das würde so riesige Probleme mit sich bringen. Und zwar völlig egal, wer wo wie auf welcher Seite steht. Da wären automatisch so viele Probleme da. Also ich glaube, da fangen jetzt an zu zittern irgendwie. Ja. Aber ich sehe immer noch, also ich glaube, dass die von vielen Juries ignoriert werden. Dass sie aber auch im Televoting, da können sie sehr weit oben sein. Naja, gut, also ich glaube, wenn man jetzt in irgendeiner Form irgendwie abstimmt, ob nun als Jury oder man ruft irgendwie halt an, finde ich, sollte jetzt auch nicht im Vordergrund stehen, oh, kann man da nächstes Jahr ein ESC ausrichten? Das ist etwas, ja, das interessiert vielleicht irgendwie ESC-Fans oder so, ob man da hinfahren kann, kann man sich das leisten, pipapo. Jetzt erstmal müssen wir ja die Songs bewerten und dafür anrufen und die Jurys müssen eine Entscheidung irgendwie treffen, wer ist Erster, wer Zweiter und so weiter. Und alles andere ist dann irgendwie tatsächlich am Ende. Weil auch bei Kalosch Orchestra damals war es ja auch so, es ist nicht, es also überwiegend nicht nur deswegen, weil in der Ukraine ein Krieg ist, sondern weil einfach da auch ein guter Song auf der Bühne vorgetragen wurde. Und deswegen hat er auch gewonnen. Punkt aus und fertig. Und ich glaube, so muss man es, glaube ich, jetzt auch tatsächlich bei diesen ganzen Beiträgen auch sehen. Dass das jetzt dieses Jahr so viele Themen hat mit Israel, mit der Ukraine, ist es dann im Grunde irgendwie ein bisschen untergeordnet, ist auch dieses Jahr so ein bisschen Aserbaidschan und Armenien. Da hört man nicht ganz so viel. Also da ist auch nicht, gut, vielleicht werden wir es morgen, weil wir dann ja da richtig die Punktevergabe, vielleicht kommen da irgendwelche Buhrufe, wenn für Armenien oder für Aserbaidschan irgendwelche 12 Punkte irgendwie halt kommen. Na, Das mag Aserbaidschan natürlich wird keine sein, ne? kriegen. Ja, und insofern ist es dann halt auch so. Ja, stimmt, genau. Das wird ja da nicht passieren. Das ist Also richtig. eine Sache würd ich da nur noch einwerfen, musst du auch nicht weiter kommentieren, aber bei den Jurys ist es ja so, da wird ja später veröffentlicht, wer wie abgestimmt hat. Und ich glaube, dass das durchaus bei einigen nochmal so ein Hindernis ist, selbst wenn die sagen würden, so wie ich es jetzt auch gesagt habe, das ist eine gute Ballade und das hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, in meinen Top 10 drin oder so, dass du vielleicht davor zurückschreckst. Weil weiß ich nicht, aber am Ende kriegt das viele Jurypunkte und dann stehst du da mit deinem Namen und hast dafür abgestimmt. Das ist ja nochmal eine andere Art der Überwindung. Natürlich ist es schlimm, dass es so ist, aber ist es halt einfach. Ich meine, damit müssen wir jetzt leben, dass es so ist. Es ist nochmal eine andere Art der Überwindung, als wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, ach, das gefällt mir, da tippe ich mal in der App auf, okay, das weiß kein Mensch, das musst du auch keinem Menschen erzählen, das wird danach nicht für immer irgendwo öffentlich stehen. Und ich glaube, dass man das zumindest mitbedenken muss Ja, in das der kann schon Hinsicht. sein. Wollte ich nur nochmal einwerfen. Ja, es kann, da ist was dran. Das kommt ja auch immer drauf an, in welchem Land befindet man sich, ne? Wie ist die Stimmung für Israel oder für Gaza so? Das spielt ja auch irgendwie eine Rolle, sieht ja in Deutschland anders aus als vielleicht hier in Schweden oder in Skandinavien überhaupt irgendwie. Ja, kann schon sein. Das glaube ich auch. Zwei Länder haben wir noch, nämlich Norwegen ist weitergekommen mit Ulverhamn. Ja, jeder, der auf einem Mittelalterfestival ist, wird das wahrscheinlich jetzt abfeiern. Kann ich auch gut verstehen. Ich finde es einfach nach wie vor super nervig. Finde es trotzdem schön, dass Norwegen irgendwie dabei ist, aber ich brauche es nicht unbedingt. Du? Ich brauche es auch immer noch nicht. Aber ich habe es auch in der Probe wieder gemerkt. Einfach, wenn das diesen Schreirefrain nicht hätte, dann wäre das schon mal viel schöner. Dann hätte man da auch irgendwas draus machen können, wenn das irgendwie wenn das so einen hymnischen, melodischen Refrain bekommen hätte. So, ich sage ja dann immer wieder hier Within Temptation, weil es einfach die einzigen sind, die in diese Richtung gehen, die ich höre, ja. Aber das Geschreie, da bin ich dann raus. Also das geht dann leider nicht. Und ja, deswegen, ich hatte auch gehofft, so vielleicht kommen sie ja nicht weiter, aber ja, haben sie dann doch geschafft. Müssen wir halt nochmal durch. Und zu guter Letzt ist weitergekommen Joost Klein aus den Niederlanden mit Europapa. Der ist ja, weil Streaming-Sieger und ja, ist ja gut angekommen. Wir haben es ja auch in Amsterdam irgendwie auch erlebt. Der ist ja dann als letzter so im Grunde wie hier im Semifinale als letzter aufgetreten und der hat dann noch mal so richtig Stimmung irgendwie auch in der Halle gemacht. Hat er für dich in der Halle auch gestern Abend Stimmung gemacht? Wie sieht's da bei dir aus? Das weiß ich nicht, weil ich nicht in der Halle war, aber ob er in meinem Herz Stimmung gemacht hat. Erstmal finde ich es witzig, musste ich gerade gestern wieder dran denken, was das für ein Hin und Her war, ne? Auch bei uns, als wir es hier besprochen haben. Also es war ja erst so, sie haben ihn ja bekannt gegeben und gesagt, oh, das ist spannend, da kann irgendwas draus werden. Nummer 1-Hit in Deutschland, dann haben wir den Song gehört und wir beide haben gesagt, naja, kickt jetzt irgendwie nicht so. Und dann haben aber alle anderen irgendwie und das ist Streaming und so haben gesagt, boah, ihr Riesenhit, Favorit und so. Dann haben wir ihn in Amsterdam gesehen und in Amsterdam ist ja immer, da wird ja der Local Hero eh abgefeiert und da hatte das wieder richtig Bums auf der Bühne und man hat gedacht, oh, also da hätte ich schon gesagt, das ist vielleicht der Televoting-Sieger. Das sehe ich so klar jetzt nicht mehr. Also da war ich in der ersten Probe, habe ich auch gedacht, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, was er da so auf die Bühne bringt. Also ist ja viel dann auch alleine zu sehen, auch wenn er Leute dabei hat, aber so im Bild ist er oft irgendwie alleine und sieht auch ein bisschen alleine aus auf dieser großen Bühne, weil sie es ja trotzdem die große Bühne nutzen, das nicht irgendwie verkleinern. Also jetzt wird ja auch nicht jeder in eine Box gestellt in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, so die ersten 2 Minuten sind dann so, ja, nett. Man erkennt jetzt auch nicht alle, er hat, glaube ich, immer noch lustige Visuals hinten drauf, die man gar nicht immer so richtig erfassen kann, finde ich, in diesen 3 Minuten. Also ist vielleicht so ein bisschen überladen und geht so unter, weil er sich da, glaube ich, auch einiges ausgedacht hat. Und dann kommt irgendwann ja dieser Dance-Teil, der ballert halt richtig rein. Und sein Ende ist halt stark. Also mit dieser emotionalen Ansprache in die Kamera an seinen Vater und dann diese Widmung an seine Eltern und so, das ist zwar was mich jetzt persönlich nicht erreicht, das ist aber mein Problem. Ich weiß, warum das Leute erreicht. Und es ist auch genau richtig, dass er das in den Schnelldurchlauf genommen hat, weil das war der stärkste Part. Und es ist aber, ich war trotzdem insgesamt enttäuscht, weil ich dachte, vielleicht kann das sogar diese Gewinner-Vibes kriegen und zumindest Televoting-Gewinner-Vibes wird trotzdem im Televoting weit oben mitspielen. Aber ich bin mir da jetzt schon relativ sicher, dass das nicht ganz oben landet. Oder zumindest hätte ich mir vorstellen können, dass es noch geiler wird. Ja, ich musste es tatsächlich gestern Abend in der Mediathek mir tatsächlich nochmal angucken. Und dann hat sich für mich auch das Bild ein bisschen besser zusammengesetzt, dass ich dachte, ah, ach ja, so ist. Also ich habe zum Beispiel am Anfang gar nicht das, hatte ich das in der Probe mit, dass da auf dem Display auf dem Boden, dass da auch dass sein Gesicht da irgendwie dann zu sehen ist, wo er dann auch so die Lippen Ganz am bewegt. Anfang, ne? Ja, ganz am Anfang so. Das hat, also vielleicht habe ich es dann auch gar nicht wahrgenommen, weil ich vielleicht woanders hingeguckt habe, keine Ahnung. Und wie du schon sagst, diese Visuals da im Hintergrund, teilweise im Fernsehen sieht man, nimmt man das gar nicht wahr. Das haben zwischendurch auch mal sowas, oh, es gibt gerade Ladeprobleme so mit irgendwie 67% und dann geht das irgendwie weiter und dann sieht man so eine in C64-Optik, so sieht man ihn da irgendwie halt da auch so über so einen Weg laufen und so. Das ist eigentlich alles ganz lustig, kommt aber eigentlich im Fernsehen überhaupt nicht rüber. Also ja, ich hätte mir da auch irgendwie für diesen Song, der ja eigentlich auch so inhaltlich gar nicht jetzt so, so doof ist oder so, da ist ja auch ein bisschen Hintergrund auch dabei. Und ich hatte mir das auch tatsächlich irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Also ein Sieger ist das mit Garantie nicht. Ja, und auch so, ob nun so Televoting-Sieger oder so, ich glaube, das ist irgendwie, das, also, die werden erfolgreicher natürlich, gut, sind sie ja jetzt schon, sind erfolgreicher jetzt als im letzten Jahr, aber das ist ja leider ein bisschen enttäuschend. Hat natürlich auch hohe Erwartungen geweckt und dann wünscht man sich natürlich auch dann entsprechend was, aber ja, da habe ich jetzt wirklich auch so ein bisschen meine Zweifel. Wir sind uns heute wieder viel zu ähnlich, das wollen die Leute nicht. Meinst du, die wollen Ärger haben? Ich ja. Ja, vielleicht gehen wir nochmal ganz schnell durch bei den, also nicht weitergekommen sind jetzt Malta, Albanien, Tschechien, Dänemark, San Marino und Belgien. Wer von denen hättest du sehr, sehr gerne dabei gehabt? Also wo warst zwei, du? Zwei von denen. Ja, zwei von denen hätte ich sehr gerne dabei gehabt. Das erste ist Belgien. Mhm. Wobei mich Belgien live auch ein bisschen enttäuscht hat. Also wir haben es ja vorab lange besprochen. Das war ja eigentlich mein, oder ist immer noch mein Lieblingslied in der Studioversion. Und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum er da 2 Minuten oder fast 2 Minuten lang einfach in dieser komischen Mikrofonkulisse steht. Also da passiert ja wirklich wenig. Und natürlich passiert auch im Song wenig, aber dieser Aufbau ist einfach nicht gut dargestellt worden. Dann hat er diese letzte Minute, in der er total aus sich rausgeht und das ist ja eigentlich so ein guter ESC-Moment. Der ist jetzt auch nicht perfekt inszeniert gewesen, aber der, ich habe eigentlich gedacht, das reicht. Ich habe gedacht, das reißt irgendwie da raus, weißt du, so am Ende, das ist ja auch der Schnelldurchlaufteil und so. Ich habe gedacht, dass es deswegen trotzdem reicht. Und es ist schade, dass es jetzt gar nicht gereicht hat, das jetzt gar nicht im Finale dabei zu haben. Das ist das Erste und das Zweite ist bei mir Tschechien. Habe ich zwar auch mitgerechnet, dass es rausfliegt, es war aber ähnlich wie Lettland, dass ich dachte, das ist Qualität, die verschluckt wird von dem ganzen Zirkus, der auch da ist. Und in dem Fall war es leider so. Ich fand, Aiko hat es so geil gemacht und das war so ein Upgrade zum Vorentscheid auch. Wobei sie hatte mir gesagt, Vorentscheid, das musste sie selbst irgendwie schnell auf die Beine stellen und das war jetzt halt sozusagen eine Inszenierung mit Team und wirklich ausgearbeitet und so. Ich fand das super, da ist was passiert, da war ein Gedanke dahinter, es war stark gesungen. Es ist einfach immer noch eins meiner Lieblingslieder und das ist eine super Aussage und das hätte es so verdient gehabt, weiterzukommen und finde ich wirklich schade. Also es tut mir um die beiden sehr leid. Ja, geht mir aber auch so, genau bei den beiden. Oh, nicht schon wieder. Also insbesondere bei Belgien habe ich so gedacht, ja, also vielleicht hatte ich ihn auf meiner Liste, weil, ja, wir haben ihn ja sehr früh irgendwie, seinen Namen kannten wir ja schon sehr früh und irgendwie, glaube ich, haben die Belgier nicht ganz gut hingekriegt, da diesen Spannungsbogen zu halten während der Saison, dass man ihn wirklich auch abfeiert, so wie sich es eigentlich gehört hätte. Aber vielmehr bei der Aiko irgendwie, weil das wirklich auch so vom Musikalischen her auch ein bisschen was ist. Also ich glaube, wir werden von der Aiko noch einiges, ich glaube, es gibt, glaube ich, auch gerade eine neue Single von ihr, ne? Ich glaube irgendwie es gibt mehrere. Ja. Also sie hat Ende April eine rausgebracht und dann hat sie jetzt zum ESC irgendwie auch nochmal zusammen mit Thea aus Österreich ein Lied rausgebracht und sie hat jetzt gerade Tourdaten veröffentlicht. Also sie kommt Ende des Jahres unter anderem auch nach Deutschland. Also da gehe ich wahrscheinlich sogar hin. Also da wird, glaube ich, noch eine ganze, ja, ich glaube in Hamburg ist sie auch. Ich hatte da irgendwas gesehen mit Tourdaten oder so. Also da müssen wir gar nicht traurig sein. Die werden wir, also wenn man sich, klar, das ist jetzt nicht im absoluten Mainstream, aber wenn man sich dafür interessiert, wird man, glaube ich, von der Aiko irgendwie auch immer wieder was Neues finden. Und das stimmt einen ja irgendwie glücklich und da ist es ja halt, glaube, bei Moose Tea glaube ich genauso. Aber in dem Falle bei der Aiko hat es mich da wirklich auch, und ich fand jetzt auch die ganze Bühnenshow und so weiter, fand ich auch, fand ich gut und durchdacht und es hat, also da war was los und die haben viel auch mit diesen heruntersenkbaren Quadern und so weiter da was gemacht und also da haben sie schon auch die Technik, die da war, auch wirklich gut umgesetzt und gut genutzt und das insofern war ich da jetzt wirklich sehr, sehr, sehr erstaunt davon. Ja, wenn wir mal von oben irgendwie angehen, also zum Beispiel bei Malta, als ich das gestern Abend nochmal auch in der Mediathek mir nochmal angeguckt habe, ich auch so gedacht, boah, ey, da hat Malta wirklich einen wirklich so großen Anlauf gemacht mit Vorrunden und dann noch eine Vorrunde. Und das war irgendwie, dass man erst dachte, oh Gott, das so vor so einer Bar singen die dann alle und irgendwie, man musste sich, also mit sehr viel Fantasie musste man sich dann vorstellen, wie könnte das auf der Bühne irgendwie draufkommen. Und letztendlich, wenn man das Ergebnis da gesehen hat, habe ich so gedacht, ja, aber dafür irgendwie diesen ganzen Aufwand fand ich jetzt irgendwie auch nicht so, so super prall. Und Albanien, finde ich immer schade, weil das ist ja immer so, das Festival Ikenges ist ja meistens der Auftakt der neuen Saison und das verfolgt man natürlich und sieht schon auch irgendwie die Qualität bei diesen Songs und so aber ja, und dann vertrauen sie diesem Ergebnis, diesem Sieger irgendwie halt nicht und machen dann nochmal wirklich so eine glatt gebügelte Geschichte. Und dann kann das natürlich auch nichts werden. Und dann ist das eben halt auch raus, weil viele sagen, ja, aber habe ich jetzt auch in beiden Semis auch in ähnlicher Form so gesehen, alleinstehende Frauen mit irgendwelchen Tänzern. Gut, in dem Fall war es nur eine Tänzerin. Ist dann auch, ja, erwartbar, ne? Alleinstehende Frau mit Tänzer. Das Ja. klingt so ein bisschen wie so eine Partnerschaftsanzeige, aber gut, wie gesagt, ich bin übermüdet, egal. Ja, und Dänemark, da hätte ich mich eher gewundert, wenn die weitergekommen wäre, ne? Also, das ist halt wirklich, bei der Saba ist es tatsächlich so, die hat ja eigentlich eine sehr interessante Vita, würde ich mal sagen. Sie hat ja noch eine Zwillingsschwester. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Das ist Siehst du, wir sind so durch, es ist irgendwie. unfassbar. Die hat noch eine Zwillingsschwester und ich sag mal, wenn die vielleicht mit der zusammen irgendwas gemacht hätte, was so über ihr Leben so reflektiert hätte, nee, da steht sie dann auf so einem IKEA-Tisch und singt über Sand. Also, ja. Ja, es war halt komplett aufs Fernsehbild angelegt. Also natürlich in der Halle war das todeslangweilig, weil sie einfach nur auf diesem Podest stand. Es war ja dann auf diese Effekte hier mit Sand und da Licht und so, war mir auch nicht genug. Ja, aber das ist im Fernsehen auch nicht genug. Also das war schon im Vorentscheid nicht und jetzt dann auch auf der ESC-Bühne. Nein, so also so darf man da nicht stehen bleiben irgendwie. Da muss man schon irgendwas auch noch weiterentwickeln, damit man den Leuten auch noch. Also es geht da tatsächlich. Also ja, es geht um die Musik, aber es geht auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, also und nicht irgendwas. Also es gucken ja doch irgendwie eine ganze Reihe von ESC-Fans, die sich vielleicht auch den Vorentscheid angucken und so und die sagen sich dann auch irgendwie, das ist ja, also ich habe dir noch nicht die Möglichkeit gegeben, über Malta oder Albanien noch irgendwas zu Nö, sagen. nö, Also. ach, Malta habe ich ja schon gesagt, die wollten einfach sehr viel und haben da alles reingepackt, was ihnen für Dance eingefallen ist. Und ja, Malta, danke für die frühe Vorentscheidung, kann ich immer nur wieder sagen. Ja, klar, Hat auf uns jeden sehr Fall. unterhalten. Ja, Albanien, das war für mich relativ klar, dass sie rausfallen, weil das einfach da nicht rausgestochen hat aus dem ganzen Feld. Was ich schade fand, weil als ich mit Besa kurz gesprochen habe, war sie sehr nett und ich habe gesagt, ich komme aus Germany, hat sie gleich in meine Kamera geküsst und gesagt, ich liebe dich. Und so, also die war eigentlich sehr Ja. süß, aber ja, also das war eins von denen, wo man gesagt hat, ja, das wird nicht weiterkommen. Und ähnliche oder noch schlimmere Nicht-Weiterkommen-Vibes hatte ich bei San Marino. Also das war für mich auch ziemlich klar, dass sie rausfliegen. Da war tatsächlich auch der Gesang überhaupt nicht gut. Und zwar in so ziemlich allen Proben auch und in der Live-Show auch. Ja, und in der Halle war es auch tatsächlich so, obwohl auf der Bühne richtig was abging, haben die Leute alle sehr regungslos dagestanden und das über sich ergehen lassen. Also es war nicht so danach, nee, nicht danach, aber so, wenn man zum Beispiel Estland oder so, da sind, oder Armenien da zwei Nummern davor oder so, da sind die Leute echt mitgegangen. Und bei San Marino so, naja, und was kommt jetzt als nächstes? Oder die Leute haben dann vielleicht auf ihr Handy geschaut oder, also es war wirklich, ich habe manchmal habe ich ja dann auch mal so geguckt, wie sind so die Reaktionen und so weiter. Also da war wirklich, hat auch keiner mal eine Fahne hochgehalten oder irgendwas. Also ich fand, es war auch einfach nicht gut gemacht. Es war einfach so ein wildes, unkoordiniertes Rumgespiele und so weiter. Also das war hinten die Visuals, das war noch so, das war ja so in so einer, ich würde mal jetzt so, also auch wenn es sicherlich jetzt Experten sagen, nee, das ist es jetzt sicherlich nicht, aber es hat so eine Anmutung wie so Mangas gehabt irgendwie halt und das war schon noch ganz, ganz schön mit schönen Farben eigentlich gezeichnet, aber so der Auftritt, die Performance, das war einfach nicht gut, das war eher schlecht. Also das ist halt dann, da lässt du dich als sanmarinesische Fan oder so wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie wirklich hinterm Ofen her locken, ne? Nee, ach, Frechheit. Aber das Schöne, wenn wir mal für San Marino noch was Schönes sagen würden, ist dir aufgefallen, dass es sehr hat geschafft hat, sich einfach in beide Halbfinals zu sneaken mit einem Einspieler. Fantastisch. Also, ich muss ja mal eins sagen. Ich finde ja unsere beiden Moderatoren ganz toll. Die haben ja übrigens, bevor ich das, was ich eben sagen wollte, sage, man muss mal eins mal sagen, Anfang des zweiten Semifinals, Frau Schöneberger, schauen Sie sich da noch mal den Anfang an. So macht man eine Parodie auf Tattoo. Also das war witzig und es gab ganz viele Stellen, wo ich so denke, ja, da können wir uns wirklich, was Unterhaltung angeht und so weiter, wirklich noch was abgucken, weil das war auch immer selbstironisch. Es gab dann auch noch so ein, ja, so ein Nachfolgelied jetzt von Love, Love, Peace, Peace, Das war super. so in Richtung, ja, es tut uns ja leid, dass wir ja immer wieder gewinnen, aber wir lieben das einfach auch und so. Also immer mit so einem Augenzwinkern. Und ja, und wir recyceln auch immer unseren Host und so. Und also es war wirklich mit so einem Augenzwinkern war alles ganz, ganz toll. Was ich ein bisschen blöd fand, wo dann gerufen wurde, ah, wo sind denn italienische Fans? Dann wurde auf Italienisch erstmal so ein halber Roman gesprochen. Und die Spanier, ja, auch. Und dann die Deutschen, auch, ja, guten Abend. Und da habe ich so Ja, gedacht, dann haben sie drei traurige Menschen mit Belgien-Flaggen eingeblendet. ja, und also habe ich so gedacht, joa, das, also, ja, es kann ja sein, dass die deutsche Sprache für die beiden vielleicht ein bisschen schwierig ist oder so, aber so vielleicht noch mal einen Satz mehr. Also es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie dann gesagt hätten, Achtung oder so. Das ist so, also, nee, Leute, also das fand ich leider ein bisschen enttäuschend, aber das ist nur diese 1%, wo ich jetzt mal sage, ja, aber sonst die Moderation war wieder herrlich und aber auch und dieser Auftakt, also sie haben dieses Tattoo haben sie unter so einer Sonnenbank irgendwie halt dann so gesungen, ne? Und das war dann so ein bisschen auf Tattoo gemacht und das ja war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr lustig. Was mich noch gewundert hat, das war ja irgendwie, es gab ja auch einen Film über 0 Punkte oder so, habe ich mich gewundert, dass Deutschland da nicht mitgemacht hat, weil ich glaube, Da war Brandenburger Tor drin. ja, Ja. genau. Aber es gibt doch hier diese Inge Brück aus den 60er Jahren, die hat doch auch mal 0 Punkte irgendwie halt gehabt und dann Ann-Sophie. Also es hätte doch irgendwie da auch vielleicht nochmal Aber mit es ging doch um reingepasst, ne? letzte Plätze, oder? Und nicht um 0 Punkte. Ich glaube, es waren, ja, dann habe ich es missverstanden. Dann war das wahrscheinlich irgendwie, weil dann sonst hätte ja Deutschland auch, ja gut, aber Deutschland hätte ja auch dabei sein Genauso. müssen. Ja, also irgendwie so oder so war es ein bisschen. Oder das deutsche Fernsehen hat da noch interveniert irgendwie, weil sie es gewusst haben. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ja, das dazu. Ja, vielleicht noch Rahm. Hast du noch irgendwas zu dem zweiten Semifinale, wo du nochmal unbedingt darauf hinweisen möchtest? Ja, dass der Intervall halt super lustig war mit dem We Just Love Eurovision Too Ja, Much. Das war schon das sehr stimmt. gut. Da habe ich mich aber gefragt, was kommt denn dann im Finale? Wie wollt ihr denn das jetzt nochmal toppen? Sind wir mal gespannt. Und was mir entgegenkommt, aber ich fürchte, wir müssen es trotzdem machen. Wir haben nicht über die, ich drück's mal so aus, die drei Big Five geredet. Ach ja, Wie richtig. gesagt, es Doch, das kommt mir können im wir. Prinzip entgegen. Doch, das können wir tatsächlich nochmal machen. Da können wir nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf irgendwie. Also es Ja. war Frankreich, Italien und Spanien. Fang doch mal Muss an. ich anfangen? Ja. Also da fange ich mal mit Spanien an. Spanien ist wahrscheinlich Kandidat für die hinteren Plätze eher, aber es macht Spaß. Und es ist, selbst wenn die damit hinten landen, müssen die sich dafür nicht schämen. Das ist witzig, das ist eine coole Aussage und ja, ein bisschen Arschparade noch. Warum nicht? Machen ja irgendwie auch ziemlich alle dieses Jahr. Es ist unterhaltsam und aber ich glaube, das wird nicht viel gewinnen. Italien wird auch nicht ganz so viel gewinnen, war ja irgendwie so ein bisschen auf meiner Liste von wegen so ein Beitrag, der halt bei Jurys und Televoting gut abschneiden könnte und deswegen dann so lachende dritte, vierte, fünfte, was auch immer sein kann. So ganz sehe ich das nicht. Also es ist gut, aber ich weiß nicht, ob es sehr gut ist. Es hat halt einfach diesen geilen Goldregen-Moment am Ende. Das ist eigentlich, normalerweise ist das so ein Winner-Moment, aber da muss halt davor irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen mehr stimmen. Aber es wird trotzdem, das wird auch super gut abschneiden, allein schon, weil es Italien ist, aber auch, weil es Qualität ist. Und über Frankreich möchte ich lieber gar nichts sagen, weil also das wird mit jedem Mal, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich gucke da gar nicht mehr hin, ich ertrage das nicht. Das wird einfach immer schlimmer. Das ist, ich sag's jetzt einfach, das ist, als würde ich 3 Minuten jemandem beim Masturbieren zugucken. Das ist genau dieses Gefühl, weil das ist einfach nur, das ganz, alles, was mir dieser Beitrag sagen will, ist, guck mal, wie geil ich bin. Und das, ich halte es nicht aus. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Und es wird wahrscheinlich die Jurys gewinnen, weil die Jurys genau auf sowas abfahren und reinfallen, möchte ich sagen. Aber ich ertrag's einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und es gibt Sachen, da hatten wir ja auch gerade bei Irland, wo man sagt, ey, das mochte ich am Anfang nicht, aber irgendwie ist es jetzt doch geil oder irgendwas finde ich jetzt daran doch gut. Es klappt nicht mit Frankreich. Es wird einfach mit jedem Mal furchtbarer. Ich will nicht, dass das irgendwo vorne landet. Ich habe aber Angst davor. Es geht mir ähnlich. Natürlich muss man so ein bisschen nochmal auch an die Leute denken, die das jetzt auch gut finden. Ich Ja, glaube, es ist ja okay, man darf das ja gut finden, um Gottes Willen. Das ist ja. jetzt alles nur meine Meinung. Also ja, ich glaube nicht, dass es nur Jury ist, sondern ich glaube, das kommt schon auch bei vielen ganz gut an. Weil er, ich drück's mal so aus, wahrgenommen wird, dass er wirklich auch eine außergewöhnliche Stimme hat und dass er ja gefühlvoll rüberkommt und so weiter. Ich habe aber eigentlich so die ähnlichen Befürchtungen. Da war es ja tatsächlich so, das kann man in der Halle überhaupt nicht sehen. Wie kommt das im Fernsehbild rüber? Das habe ich mir dann natürlich heute Nacht auch nochmal dann angeschaut und er liegt ja da zuerst so. Also, es ist, glaube ich, ein One-Shot, ne? Also, es ist, glaube ich, immer mit einer Steadicam oder waren es sogar zwei, weiß ich nicht, die sich dann abwechseln. Jedenfalls ist es mit relativ wenigen Schnitten und es fängt sozusagen an, als würde man mit ihm zusammen, ich sag mal, jetzt so im Bett liegen, ne? Und er guckt einen so an, ne? Also, es ist Das halt, also. bestärkt meine Theorie. Ja, und das ist so ein bisschen so, wow. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich persönlich, ich habe tatsächlich eher vor dieser Stimme Angst, weil ich das so, und dann diese, ich weiß es nicht, das ist ja sozusagen die Idee aus diesem kroatischen Vorentscheid, wo er ja schon zu Gast war und dann eben halt mit dem Abstand zu dem Mikrofon dann da noch a cappella weiter singt. Ich finde es einfach auch nur übertrieben und furchtbar. Und aber ich kann auch nachvollziehen, habe ich gestern auch festgestellt, so in der Halle, es wird schon auch ziemlich abgefeiert und vielleicht auch zu Recht, aber es erreicht uns beide nicht und insofern kann man das da so stehen lassen. Die Mango aus Italien, muss ich sagen, ich finde, die Frau ist einfach, um es jetzt mal so auszudrücken, die ist einfach auch so abgewichst irgendwie und ist mit einer Freude, mit einer Gelassenheit auf der Bühne und ist einfach selbstbewusst und toll und das finde ich irgendwie, sie hat ja auch klasse Tänzerin irgendwie dabei. Da hatte ich übrigens in der Probe, meinte ich ja noch so zu dir, ah, jetzt haben sie Gott sei Dank wieder die anderen Kostüme, weil ich habe gesehen, die sie jetzt da auch im zweiten Semifinale, das waren so, ja, im Grunde so durchsichtige Geschichten, aber waren dann so mit so, wie so schwarze Zweige über den Körper praktisch an den entsprechenden Stellen so irgendwie und das finde ich sah besser aus als irgendwie, ich weiß, glaube ich, bei irgendeiner Probe, da hatten sie plötzlich dann so ganz schwarze Kostüme, dann habe ich so, oh, wie schade. Und jetzt haben sie es tatsächlich wieder mit diesen Kostümen und das finde ich hervorragend. Und dann mit diesem Blumenmeer auf der Bühne dann da auch so. Und also finde ich ganz großartig und finde ich toll. Und bei Spanien, ja, es ist halt schön plüschig und es macht Stimmung. Dass die Frau nicht singen kann, ist an der Stelle total egal. Und die Spanier feiern es ab und man kann es auch selber in der Halle irgendwie gut abfeiern. Und das finde ich ganz hervorragend. Ja, und dann freuen wir uns auf das Finale. Und heute Nacht ist dann auch tatsächlich schon die Startreihenfolge bekannt gegeben worden. Es gab dann auch die entsprechenden Auslosungen. Da gab es ja jetzt die neue Regel. Es sind irgendwie von den 20 Finalisten oder von, nee, andersrum, von den 26 Finalisten werden 13 sozusagen nach einem Producers Choice irgendwie, dass sie dann per Los ziehen. Da können die Produzenten selber festlegen, an welcher Stelle wird dieser Beitrag dann auch gespielt? Und Deutschland hat die erste Hälfte gezogen und wir sind jetzt auf der Startnummer 3. Schweden hatte ja schon sehr viel länger die Startnummer 1 gezogen. Und ja, und Ukraine auf der 2. Ja. Komplett kaputt. Als ich Also. das gesehen habe, habe ich auch gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Ukraine so geil und dann die auf die 2 zu setzen. Boah. Übrigens war Ukraine aber diese Art von Beitrag, die mir gefehlt hat gestern im zweiten Halbfinale. Ja, das Genau stimmt. diese, Ja. sowas Schönes, Ruhiges, hübsch Inszeniertes, was dich irgendwie erreicht. So, das war, da würde ich fast sagen, so der größte Unterschied. So diese Aufwertung im ersten Halbfinale fiel auch durch diesen ukrainischen Beitrag. Also auf die 2 setzen, was für eine Frechheit. Naja. Ja, also ich glaube, da setzt man so ein bisschen darauf, dass die Zuschauer unbedingt dabei bleiben sollen, weil ich finde, auch Tali ist aus Luxemburg, ist ja auch so eine Nummer. Also die macht ja auch was her, da wird es auch laut, da wird sich viel bewegt und so weiter, ist dann auch irgendwie ganz, ganz schön. Niederlande kommt hinterher. Okay. Dann Israel mit Idin Golan, Hurricane. Dann kommt Litauen, Silvesterbelt, Luktelk, wobei ich ja immer irgendwie im Kopf habe, Lutka, Lutka. Naja, gut, ich sag das nur mal. Es ist so Du irgendwie. meinst wie Love Olaf? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, naja, gut. Den Ohrwurm haben wir jetzt alle. Vielen Dank. Noch rechtzeitig zum Finale. Lutka, oder vielleicht ein Sendungstitel. Nee, es ist ja live on tape. Na, haben wir ja nicht. Und ja, dann kommt Spanien, Estland. Dann kommt Irland auf der Platz Startnummer 10. Dons ist natürlich dann auch, ist natürlich eigentlich auch eine Strafe. Nach Bambi Sack dann irgendwie diese ruhige Nummer da irgendwie hinterher. Dann Aber es wird kommt. schön, das wären zwei Beiträge, die ich mag und die komplett unterschiedlich sind. Ja. Dann kommt Griechenland, Marina Sarti. Dann kommt Olle Alexander mit Dizzy. Dann kommt Norwegen mit Gorte. Dann folgt Angelina Mango. Die hat, glaube ich, einen Producers Choice irgendwie gekriegt. Die haben sie da, glaube ich, dann jetzt so an die Stelle gestellt, wo es dann gerade hinpasst. Dann Serbien, Theodora. Dann unser Windows 95 Man aus Finnland. Yolanda aus Portugal mit Grito. Armenien, mit Hör Lada auf. Niva, Zypern, Silja Kapsis, Schweiz, Nemo auf der 21, ja, kann schon so die Richtung irgendwie vorgeben. Slowenien mit Raven, dann noch ein weiterer Favorit, Baby Lasagna aus Kroatien auf der 23. Georgien Nussa mit Firefighter, dann kommt Sliman mit Mon Amour und vielleicht könnte es Kalleen auch für einen vorderen Platz reichen. Sie ist auf dem Platz 26 für Ich Österreich. glaube, die EBU hat gedacht, sie schuldet Österreich noch was nach der Frechheit letztes Jahr. Ja, das könnte natürlich sein. Erst gestartet, dieses Mal beenden sie dann das Finale. Ja, jedenfalls, wenn ich das jetzt mal so durchgehe, ich glaube, das wird ein sehr interessanter Abend. Wir sind mal gleich gespannt. Wir sind dann heute Mittag gleich schon mal in der Probe und schauen uns das schon mal an, wie das losgeht. Vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Flaggenparade. Gucken wir mal. Oh, da kann ich noch was zu sagen. Ich war nämlich gestern auf einer Veranstaltung mit der deutschen Delegation und da gab es so eine Interviewrunde mit Isaac und ich habe ihn gefragt, ob er mit einer deutschen Flagge einläuft. Und das war ja letztes Jahr die Diskussion bei Lord of the Lost. Meinst du ja oder nein? Ich hab einen Film gesehen, wo die einzelnen Teilnehmer mal irgendwie, das war vom Eurovision-Kanal, und da hatten ganz viele eine Flagge und er nicht. Also könnte ich mir vorstellen, er vielleicht nicht dieses Mal. Ja, also er hat mir gesagt, er sagt's noch nicht, weil er findet, es wird lustiger, je länger er es offen hält. Ach so, okay. Also müssen wir mal schauen. So, aber ist natürlich Überzeugung ist auch was anderes, aber ich glaube, er macht sich da so einen Spaß draus. Also es war eine ganz lustige Interviewrunde, habe ich auf YouTube hochgeladen, werde ich auch noch ein bisschen was schriftlich zu machen bei bleistiftrocker.de. Das, um hier nochmal eine kurze werbliche Sekunde einzuwerfen. Ja, wenn das schon fertig ist, kann ich dann auch gerne in die Shownotes da Ja, nochmal also packen. das Ja, dann Video ist machen wir schon das. da. Dann packen wir das da auch nochmal rein. Ja, also wäre natürlich irgendwie schön, wenn das so eine Flaggenparade wird wie 2013 mit dieser Brücke, ne? Aber das werden sie, glaube ich, nicht tun. Die gibt es, glaube ich, dieses Mal so nicht. Ja, mal gucken. Wird wahrscheinlich so wie in den letzten Jahren immer sein, dass sie dann von hinten irgendwie nach vorne und dann entweder nach links oder nach rechts wieder rausgehen. Wahrscheinlich wird das so eine Geschichte irgendwie halt sein, ne? Das ist ja, erzähl doch nochmal von dem Treffen der Deutschen. Da warst du ja gestern noch, ne? Ja, ach so, spannend war das dann nicht. Das war halt einfach in diesem Fancafé. Und da braucht man ja eigentlich dann irgendwie so Tickets und was weiß ich was. Aber das war dann über halt Einladung von den Deutschen, konnte man sich da auf die Liste packen lassen. Und dann war das so ein kleiner Raum und er hat halt so ein paar Songs performt und ja, war dann so auf Englisch noch so, ja, Pressekonferenz war es nicht, aber es war so ein Gespräch dann. Und ja, war ganz nett. Und wie gesagt, dann gab es im Anschluss eben noch die Chance, dass irgendwie die Journalisten halt so eine Runde mit ihm gemacht haben und er hat dann nochmal alles dann irgendwie nett beantwortet und so, oder in meinem Fall die Flaggenfrage halt vielleicht auch offen gelassen. Und das war alles ganz launig und ganz nice. Dann freuen wir uns mal auf ein schönes Finale. Du wirst wahrscheinlich wieder im Pressezentrum sein, gehe ich mal davon aus. Gehe ich auch davon aus. Und ich werde mich dann wieder in die Schlange stellen und mal gucken, ob wir dann diesmal die Tür rechtzeitig geöffnet kriegen, dass wir noch einen guten Platz haben. Aber ja, gut. Also irgendwie kriegt man es dann doch immer ganz gut hin und kann sich das dann irgendwie anschauen. Und wir werden das dann noch in 2 Tagen werden wir es dann noch mal Revue passieren lassen und werden darüber natürlich auch noch mal ausführlichst dann noch mal eine kleine Folge irgendwie halt machen. Und gucken wir mal. Ja, dann ist es tatsächlich auch schon fast wieder vollbracht und die Saison 2024 wird dann Sonntagmorgen dann schon wieder Geschichte sein. Und dann werden wir mal schauen, wie wer gewinnt, wie es für Deutschland ausgeht, wie es für Österreich ausgeht, ob die Schweiz gewinnen wird. Wir wissen es nicht und freuen uns aber auch drauf. Wir schauen mal, was wird. Ja, das kann ich nur so stehen lassen. Was wird? Gut, wir beide sehen uns gleich wieder in der Probe und mal gucken, ob wir wieder im Panel sitzen. Gut, dass wir nicht gesagt haben, wie wir es inzwischen intern nennen. Das bleibt unter uns. Ja, genau. Erstmal nochmal schöne Grüße an Marco Schreuder und an Irving Wolter und die beiden sehen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal irgendwie und dann gucken wir uns mal dann das Finale irgendwie halt auch an. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder. Und wir wünschen euch allen auch einen schönen Finalabend und freut euch auf ein tolles Event. Wir haben das bereits schon jetzt live hier vor Ort irgendwie erleben können. Und ja, und dann schauen wir mal, wo es dann auch nächstes Jahr hingeht, ne? Also bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.